ich genauso schade für eine allein. Wenn ich dir jetzt die Treue schwöre, wird wieder eine andere ganz unnötig sein. Kann denn etwas so Schönes passieren?